Die Nachrichten. Yeah. Berlin. Der Bundestag stimmt heute ab. Über den aktuellen Eilantrag. Von den Grünen gestern eingebracht. Doch die Union lehnt ihn weiter ab. Hör, was du willst. Aber hör's richtig. Mit DAB Plus, der neuen Generation Radio. Digitaler Empfang ohne Datenverbrauch in glasklarem Sound. Checkt beim Radiokauf DAB Plus. DAB Plus, mehr Radio. Shimmy, yeah,

last 3, 4, 5 days. Hitting it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, run, run, run. Don't shine. nothing but closed doors. I'm not gonna break down. So doubt is a strong drug. It gets in your bloodstream. You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing. Enough for my whole life to know it won't break me. Gut wird belohnt. Warum sitzen dann in der Welt, seit ich klein bin, die größten Idioten, die permanent Schlechtes tun, immer noch hier auf dem Thron? Digga, was mit euch los? Fuck, ich drehe noch durch. Deshalb hab ich mir angewöhnt, niemand zu lieben. Wer mich nicht liebt, zeigt ihnen null Emotionen. Ich wollte nie so sein, doch ließ mich auf vieles ein. Und jetzt guckt das Monster, was ich so gehasst hab, zu mir in den Spiegel rein. War ein verdammt langer Weg, ja, das kann ihr Mel auch erzählen. Sie sehen nur 60 Sekunden, aber nicht, wie sie entstehen. Sie sehen nur das Pretty Face, ey, vergessen die Wut, denken nur, dass ich so tu, deshalb übertreibe ich so, schrei ich grad so, dass Leute begreifen, was los. Hab keine Angst, ob ich schaff, habe schon längst deinen Platz und der ist straight on the top. Glaub mir, dafür sorgt schon Gott. Hast du gedacht, mir geht's ums Ego, was du auch machst, du kannst mir nicht mehr wehtun, das hab ich ehrlich nicht gedacht. Siehst du die Sterne unterm Dach, schmeiß ein paar Racks, stapel Etagen, für dieses Lächeln hier musst ich bezahlen, das hab ich ehrlich nicht gedacht. Siehst du die Sterne unterm Dach, hast du gedacht, mir geht's ums Ego, was du auch machst, du kannst mir nicht mehr wehtun, das hab ich ehrlich nicht gedacht. Siehst du die Sterne unterm Dach, schmeiß ein paar Racks, stapel Etagen, für dieses Lächeln hier musst ich bezahlen, das hab ich ehrlich nicht gedacht. Siehst du die Sterne unterm Dach? Ja, ja, ja. Trau ihnen so einiges zu. Aha. Ja, dieses Game so gefickt, vielleicht kommt man nur weiter mit dreckigen Moves. Doch noch halt dich durch, ja. Brauch nicht auf anders zu tun. Vielleicht macht mich das nicht beliebt. Doch mach das für die Legacy. Zuerst kommt die Fam, dann Friends, dann ich, dann Bunnies. Dann kommt der Hate, dann Fame, dann Hits, dann Money. Merkst du, das Geld kommt zum Schluss? Was los mit dir, glaubst du mir nicht? Nur für ein Placement in diesem Song hätte ich ein paar hunderttausend gekriegt. In jeder scheiß Platinumplatte stecken fast 100 Panikattacken. Deshalb schreib ich Songs, die ich lieb, nicht für die Industrie oder Prada an Taschen. Wenn du nicht liebst, was du machst, sag ich das Feature halt ab. Auch wenn es ihnen grad nicht passt, bleib ich die Queen of Low Fucks.

One

Und wer kommt jetzt? Sputnik präsentiert der Kanzler im Check mit Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Hallo, ich bin Eva Schulz vom Interview-Podcast Deutschland 3000. Vor der Bundestagswahl treffe ich die Kanzlerkandidaten von Union und SPD und die Kandidatin der Grünen. Und ich konfrontiere sie auch mit euren Fragen. Was wollen die Kanzlerkandidaten und die Kandidatin für dich erreichen? Ich trete an für eine echte Erneuerung. Ich möchte was für Gerechtigkeit tun. Also wir müssen in Deutschland schneller werden. Du brauchst es ein bisschen konkreter? Hör den KanzlerInnen-Check als Podcast auf sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.